It's time for that international collaboration with Mo Green from DC and Darmstadt's finest, Berset Sunger. Yeah, Murder Cap DC, man. All day, niggas know how we do, man. Over in Germany on the 2006. You know what I'm saying? My man Wax holding it down on the tracks. You know what I'm saying? We got Bip set up in this Joan BC all day. Holding it down up in Darmstadt, man. And I'm holding it down for DC CEO Murder Cap. Yo, yo, wir infizieren deinen Kopf mit einem Wort. Ihr nennt es Rap, doch wir nennen es Sport. Und wenn ihr Turn noch mehr habt, dann kommt nach vorne, gib ein Oh yeah, Dirty and Raw für GA. Wir infizieren deinen Kopf mit einem Wort. Ihr nennt es Rap, doch wir nennen es Sport. Und wenn ihr Turn noch mehr habt, dann kommt nach vorne, gib ein Oh yeah, Dirty and Raw für GZ. Es ist kein Standard, wenn ich mit Rhymes auspack, sondern anschlag wie Ombak, wenn ich köpfe wie Nüsse knack. Vor Kontakt, Maureen und Wax, die hier das sind am Start. Das sind Jungs, die so lang rappen, bis ihr keinen Bock mehr habt. Ey, wir sind schon seit Jahren Credit zum Bass am Start und sind fertig und smart und verstehen nur die Sprache der Straße. Loyalität und Ehrlichkeit sind nicht dumm zu fragen, sondern nur klare Mädels zu kicken, um wirklich was auszusagen. Sind am Schild der Hunde und sind auf der Jagd nach Knochen, trockenen Beats und bitterblutigen Yards. Sind hungrig und verstehen in solchen Dingen keinen Spaß. Deshalb haben wir auch den Pack mit Mo Green aus Easy gemacht. Kommt nach Darm, steht am Rad und macht der Glatte. Und wir schicken euch zum Spielen mit den Hunden in den Herrengatte. Was erwartet, wenn bei euch sowieso nichts passiert? Denn ihr seid wie eine Sache, die sich mit der Zeit aus den Augen verliert. Infizieren deinen Kopf mit einem Wort. Ihr nennt es Rap, doch wir nennen es Sport. Und wenn ihr Turn noch mehr habt, dann kommt nach vorne, gib ein Oh yeah, Dirty and Raw für GA. Wir infizieren deinen Kopf mit einem Wort. Ihr nennt es Rap, doch wir nennen es Sport. Und wenn ihr Turn noch mehr habt, dann kommt nach vorne, gib ein Oh yeah, Dirty and Raw für GZ. Murder Cap DC all day in my blood. I post up with the DEK and the slugs and the drugs and the CLS. They'll switch up to them flip up screens and my man E-Lex. Every day you gon' see me fresh. Some wanna be like Mike, but then they won't be me next. It's all good, you can follow the steps, but don't follow the close. But then you gon' swallow the tech. I'll teach you tomorrow respect. When you laid off and that thing sprayed all off your chest. And I'm laid back counting my cheese or even rolling my trees. While you laid back counting the leaves. Desert ease is my favorite choice. Up close and personal, best believe is my favorite choice. Plus it's known to get shit moist. Bustin' shots out the sunroof of that 06 Rolls Royce. Infizieren deinen Kopf mit einem Wort. Ihr nennt es Rap, doch we call it Sport. Und wenn ihr Turn noch mehr habt, dann kommt nach vorne, gib ein Oh yeah, Dirty and Raw für DC. Wir infizieren deinen Kopf mit einem Wort. Ihr nennt es Rap, doch wir nennen es Sport. Und wenn ihr Turn noch mehr habt, dann kommt nach vorne, gib ein Oh yeah, Dirty and Raw für DC. Yeah, das waren Mo Green und BZ live aus deiner Sonntagmorgen Frühsportshow. Show.